Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 6, 577, an Goethe, Jena, den 8. März 1799. Versprochenermaßen sende hier die zwei ersten Akte des Wallensteins, denen ich eine gute Aufnahme wünsche. Sagen Sie mir womöglich gleich morgen ein Wörtchen darüber und senden mir das Manuskript durch die Sonntagabendspost wieder zu, da ich keine lesbare Abschrift davon habe und meinen Kopisten auch nicht feiern lassen darf. Zugleich lege ich Iflands Nachricht von der Vorstellung der Piccolomini bei, nebst dem Komödienzettel. Es ist gerade so ausgefallen, wie ich mutmaßte, und man kann fürs Erste damit zufrieden sein. Das dritte Stück wird durchbrechen, wie ich hoffe. Ich habe es endlich glücklicherweise arrangieren können, dass es auch 5 Akte hat, und den Anstalten zu Wallensteins Ermordung ist eine größere Breite sowohl als theatralische Bedeutsamkeit gegeben worden. 2 resolute Hauptleute, die die Tat vollziehen, sind handelnd und redend eingeflochten. Dadurch kommt auch Butler höher zu stehen, und die Präparatorien zu der Mordszene werden furchtbarer. Freilich hat sich dadurch auch meine Arbeit um ein ziemliches vermehrt. Leben Sie recht wohl für heute. Meine Frau, die nicht ganz wohl war, aber wieder besser ist, grüßt herzlich. Für die Rüben danken wir schön. SCH